Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 978 an Schiller, Weimar, 14. Januar 1805. Ich wünsche Glück zu dem guten Gebrauch dieser gefährlichen Zeit. Die drei Akte habe ich mit vielem Anteil gelesen. Das Stück exponiert sich kurz und gut, und die gehetzte Leidenschaft gibt im Leben. Ich habe die beste Hoffnung davon. Dazu kommt, daß einige Hauptstellen, sobald man die Motive zugibt, von vortrefflicher Wirkung sein müssen. In diesen ist auch die Diktion vorzüglich gut geraten. Übrigens hatte ich angefangen, hier und da einige Veränderungen einzuschreiben. Sie beziehen sich aber nur auf den mehrmals vorkommenden Fall, dass ein Hiatus entsteht oder zwei kurze, unbedeutende Silben statt eines Jambus stehen. Beide Fälle machen den ohnehin kurzen Vers noch kürzer, und ich habe bei den Vorstellungen bemerkt, dass der Schauspieler bei solchen Stellen, besonders wenn sie pathetisch sind, gleichsam zusammenknickt und aus der Fassung kommt. Es wird sie wenig Mühe kosten, solchen Stellen nachzuhelfen. Haben Sie übrigens die Güte, das Ausschreiben der Rollen möglichst zu beschleunigen, denn das Stück will doch gelernt und geübt sein. Das Leben des Marmontel schicke ich mit Vergnügen. Es wird Sie einige Tage sehr angenehm unterhalten. Sie werden darin ein paarmal auf den Finanzmann Bourret stoßen, der uns durch Rameaus Vetter interessant geworden. Haben Sie doch die Güte, mir nur die Pagina zu bemerken. Ich kann die wenigen Züge sehr gut für meine Noten benutzen. Wenn unsere junge Fürstin an dem, was wir mitteilen können, Freude hat, so sind alle unsere Wünsche erfüllt. Unser einer kann ohnehin nur immer mit dem Apostel sagen: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich im Namen des Herrn. Denken Sie doch auch darüber, was man ihr allenfalls bei solchen Gelegenheiten vortragen kann. Es müssen kurze Sachen sein, doch von aller Art und Weise, und mir fällt gewöhnlich das Nächste nicht ein. Leben Sie recht wohl und gedenken Sie mein. Sobald ich wieder wagen darf, auszugehen, besuche ich Sie einen Abend. Ich habe vor Langeweile allerlei gelesen, zum Beispiel den Amadis von Gallien. Es ist doch eine Schande, dass man so alt wird, ohne ein so vorzügliches Werk anders als aus dem Munde des Parodisten gekannt zu haben. Geh! Die letzten Blätter, die ich nachher las, haben mir auch sehr wohl gefallen.